Schreie und gehe heim, gehe über den großen Teich, hat dein Schießgewehr mit ein. Gehe über den großen Teich, komm Schreie und geh nach Haus, gehe über den großen Teich, nimm Donald Duck and Mickey Mouse. Gehe über den großen Teich, komm, Schreie, lass uns allein. Gehe über den großen Teich, wir werden dann bald unendlich frei. Gehe über den großen Teich, geh mit deinen Streitkräften, packe die Luftwaffe mit ein. Nimm die Bomben und Raketen, Nervengift obendrein. Besatzungstruppen hier in Deutschland, geht unser Protest. Darunter Rode, Heimat, Bodenflug und Let's Go West. Komm, Schei, nimm die Armee, gehe über den großen Teich. Flieg zurück, ohne Fahrt zu sehen. Gehe über den großen Teich, komm, Schei, pack Geröde ein. Gehe über den großen Teich, nimm deine Bomben all mit ein. Gehe über den großen Teich, komm, Schei, mit Polizist. Gehe über den großen Teich, Friedenseinsätze brauchen wir nicht. Gehe über den großen Teich, geh mit deinen Streitkräften, packe die Luftwaffe mit ein. Nimm die Bomben und Raketen, Nervengift obendrein. Besatzungstruppen hier in Deutschland, geht unser Protest. Darum Verona, Heimat, guten Flug und let's go west. Komm, Schei, pack den Colt gut ein. Gehe über den großen Teich, hast genügend Sorgen noch daheim. Gehe über den großen Teich, komm, Schei, es ist genug. Gehe über den großen Teich, geh nach Westen, nimm den ersten Flug. Gehe über den großen Teich, komm, Schei, geh zum Heimatort. Gehe über den großen Teich, auch der Ivan ist schon fort. Gehe über den großen Teich, geh mit deinen Streitkräften, packe die Luftwaffe mit ein. Nimm die Bomben und Raketen, Nervengift obendrein. Besatzungstruppen hier in Deutschland, geht unser Protest. Darum Parole, Heimat, guten Flug und let's go west. Komm, Schei, pack dein Lehrgut ein. Gehe über den großen Teich. Nimm McDonald's, Coca-Cola ein. Gehe über den großen Teich, komm, Schei, sag's dem Präsident. Gehe über den großen Teich, wir brauchen keinen US-Agent. Gehe über den großen Teich, komm, Schei, sag's dem Leutnant. Gehe über den großen Teich, dies ist unser Vaterland. Gehe über den großen Teich, geh mit deinen Streitkräften, packe die Luftwaffe mit ein. Nimm die Bomben und Raketen, Nervengift obendrein. Besatzungstruppen hier in Deutschland, geht unser Protest. Darum Parole, Heimat, guten Flug und let's go west. Komm, Schei, und stimme ein. Gehe über den großen Teich, wollen echte Patrioten sein. Gehe über den großen Teich, komm, Schei, lass die Freiheit wehen. gehe über den großen Teich, lass als Freunde beieinander stehen. Gehe über den großen Teich, komm, schrie ein, mach Rammstein den. Gehe über den großen Teich, deine Atomraketen wollen wir nicht. Gehe über den großen Teich, geh mit deinen Streitkräften, packe die Luftwaffen mit ein. Nimm die Bomben und Raketen, nerven Gift obendrein. Besatzungstruppen hier in Deutschland, geht unser Protest. Darum Verona, Heimat, Totenflug und let's go West. Komm, schrei und gehe heim. Gehe über den großen Teich. Wir könnten dann vielleicht Freunde sein. Gehst du endlich wieder heim? Goodbye!